إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد يا إخوة الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister, zu unserer Unterrichtsreihe die Heilung des schwachen Imans und die Läuterung der Seele. Das sind sehr, sehr wichtige Unterrichte, liebe Geschwister, die wir alle einhalten sollten, inshallah ta'ala. Denn, wie der Titel schon sagt, es geht dabei um unseren Glauben, um unseren Iman. Unser Iman wird tagtäglich geprüft. Unser Iman wird tagtäglich auf die Probe gestellt. Und unser Iman sinkt und steigt jeden Tag. Und leider hier in diesem Land ist es sehr, sehr schwer, manchmal unseren Iman zu halten. In diesem Land ist es sehr, sehr schwierig für uns, unseren Iman immer stark zu halten. Denn wir werden sehr oft geprüft. Und Allah subhanahu wa ta'ala lässt uns aber nicht im Stich. Und deswegen fangen wir diese Unterrichtsreihe an, um zu erkennen, was sind die Einwirkungen auf meinen Iman. Warum wird mein Iman schwach? Und was sind die Gründe dafür? Was sind die Ursachen? Und was kann ich dagegen tun? Und dies werden wir inshallah in einer Unterrichtsreihe durchhandeln. Und es gibt auch ein Buch dazu von Sheikh Salih Al-Munajjid. Und die Geschwister haben das auch übersetzt. Ich glaube, das heißt der schwache Iman oder so etwas. Und auf dieses Buch werden wir das aufbauen. Ich habe dieses Buch schon sehr, sehr lange durchgemacht. Und es ist ein sehr, sehr wundervolles Buch, mashallah. Ich habe einige Sachen natürlich verändert und ergänzt und erläutert. Und wir werden inshallah auf dieses Buch aufbauen und viele andere Sachen einbauen. Und später auch, nachdem wir die Gründe für unseren schwachen Iman gelernt haben, die Heilung dazu lernen und danach weitermachen mit der Läuterung der Seele, also Adab und Akhlaq Sachen, inshallah. Weil ich finde, das ist eine Sache, die hier in Deutschland fehlt. Es gibt, mashallah, schon viel von den Geschwistern, die in verschiedenen Bereichen Unterrichte machen, aber ich denke, Adab und Akhlaq fehlt sehr in Deutschland. Deswegen habe ich mir das zur Aufgabe gemacht, dies inshallah zu übernehmen. Und fangen wir mit unserem ersten Unterricht an. Liebe Geschwister, was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste im Iman? Was müssen wir beachten? Es ist das Herz, liebe Geschwister, das Herz. Das Herz des Menschen verändert sich andauernd. So wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Herz Sohn Adams verändert sich schneller als ein Topf wild kochendes Wasser. Ja, als ein Topf wild kochendes Wasser. Was bedeutet das? Ja, wenn du Wasser in einen Kochtopf machst und dann auf das Herz stellst, wie schnell wird das warm? Schon ziemlich schnell eigentlich. Auch wenn es manchmal vielleicht für uns länger dauert, aber es ist sehr schnell zur Relation. Und das Herz des Menschen kann sich viel schneller ändern. In einem Moment bist du gut gelaunt, geht es dir gut, und im anderen Moment kochst du schon, wortwörtlich. Du wirst so schnell wütend, dein Herz ändert sich so schnell wie ein kochendes Wasser in einem Topf. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gesagt, das Herz, Al-Qalb, hat seinen Namen von seiner fortlaufenden Veränderung. Fortseine, fortlaufenden Veränderungen. Auf Arabisch heißt es Taqalluba. Kommt von dem Wort Qalaba, Taqalluba. Das bedeutet, dass etwas, was sich schnell ändert. Und wenn man im Arabisch Wörterbuch nach Herz guckt, wenn nach Qalb guckt, nach, was auf Arabisch Herz bedeutet, findet man als erste Bedeutung nicht Herz, sondern Veränderung. Qalb, Al-Qalb bedeutet Veränderung im Arabischen als erstes. Und dies wurde dem Herzen gegeben. Und so sagt der Prophet Sassam, das Gleichnis des Herzens ist eine Feder am Fußende eines Baumes, die immer wieder vom Wind gewendet wird. Das Gleichnis des Herzens ist das einer Feder am Fußende eines Baumes, die immer wieder vom Wind gewendet wird. Eine Feder draußen im Freien, ja, wie oft kann sie hin und her gewendet werden? Ganz leicht. Ja, und so ist auch das Herz, liebe Geschwister. So ist unser Herz. Und in einer anderen Überlieferung von Sheikh Albani als Sahih bezeichnet, heißt es, das Gleichnis des Herzens ist das eine Feder auf einem einsamen Landstrich, die immer wieder vom Wind hin und her gewendet wird. Subhanallah. Das ist das Gleichnis eines Herzens, liebe Geschwister. Und der Prophet Sassam sagt auch, für das Herz Sohn Adams gibt es eine stärkere Veränderung als ein Kochtopf, der aufkocht. Ja? Auf Arabisch, لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. Das bedeutet, für das Herz Sohn Adams gibt es eine stärkere Veränderung. Die Veränderung von einem Herz von dem Sohn Adams ist stärker, als wenn das Wasser in einem Kochtopf kocht. So sagt er, sallallahu alaihi wasallam, auch, die Herzen der Kinder Adams sind zwischen den Fingern des Alabamas und er wendet sie in welche Richtung er auch immer will. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, O Allah, wende unsere Herzen dazu, dir zu gehorchen. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, unsere Herzen zu seiner Gehorsam zu wenden. Und in einer anderen Überlieferung sagte er, sallallahu alaihi wasallam, O Allah, wende der Herzen, festige mein Herz in deiner Religion. O Allah, wende der Herzen, festige mein Herz in deiner Religion. Und wir kennen diese Dua, vielleicht die ein oder andere. Ja, muqallib al-qulub, thabbit qulubuna ala dinik. Ja. Und wir kennen das alle, der Iman steigt und sinkt. Manchmal ist unser Herz gefüllt mit Iman. Wir könnten tagelang fasten, nächtelang beten. Ja. Und unser ganzes Vermögen für Allah subhanahu wa ta'ala spenden. Doch manchmal ist es leider auch so, dass wir gar keine Lust haben zu beten, keine Lust haben, Koran zu lesen, ja, und keine Lust haben, gute Taten zu machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren vor dieser Sache. Und wir kennen das, manche sagen das, sie sagen, ich fühle keinen Genuss mehr in der Anbetung. Ja, ich fühle keinen, es fällt mir nicht leicht zu beten, es ist schwer zu beten. Ja, und ich kann dies nicht mehr tun. Und das ist normal. Das ist normal. Das zeigt, dass dein Iman einfach nur schwach geworden ist. Und genau deswegen werden wir in dieser Reihe von Vorträgen inshallah herausfinden, was die Merkmale sind von einem schwachen Iman, sowie die Ursachen und die Gründe, um danach die Heilung anzustreben. Und in diesem Punkt fangen wir an, unsere Seele und unser Herz vom ganzen Schmutz und von der ganzen Härte der Sünde und Ungehorsam zu läutern, zu reinigen, auf das Allah subhanahu wa ta'ala sie uns vergibt und unseren Iman wieder stärkt und aufpoliert. Wir haben ein großes Problem mit der Stabilität unseres Glaubens, liebe Geschwister. Wir laden etwas unseren Glauben auf. Und wenn dann uns etwas trifft, ein Unglück trifft, dann sinkt unser Iman sehr, sehr schnell. Denn unsere Grenze von Iman, unsere Prüfgrenze, unsere Imangrenze ist sehr niedrig. Wir lesen ein bisschen Koran, wir beten und kaum sind wir etwas stabilisiert, dann trifft uns eine Sache, ein Unglück, ein Unfall. Jemand stirbt, irgendeine Prüfung, Ja. Und schon sinkt unser Iman meilenweit herab. Und dies darf nicht geschehen, liebe Geschwister. Und wie können wir das machen? Das finden wir inshallah raus. Und deswegen muss jeder Gläubige sein Herz und seine Taten überprüfen, um die Art und Weise für das Problem herauszufinden und direkt mit der Behandlung zu beginnen, bevor es ihn überwältigt und eventuell zerstört. Möge Allah uns bewahren. Die Angelegenheit des Herzens, liebe Geschwister, ist von äußerster Wichtigkeit. Denn Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter haben uns vor einem verhärteten, vor einem verschlossenen, vor einem kranken, vor einem blinden Herzen gewarnt. Deswegen müssen wir die Symptome erkennen, müssen wir die Gründe herausfinden und mit der Behandlung des schwachen Imans beginnen. Wir werden inshallah mit den Symptomen des schwachen Imans anfangen. Was sind die Merkmale? Wann weiß ich, dass mein Iman schwach ist oder weil ich einen neuen Tank brauche? Und wallahi, der Sprit für den Iman ist günstig. Liebe Geschwister, es gibt viele Anzeichen bzw. Symptome des schwachen Imans, des schwachen Glauben. Wir werden inshallah einige sehr wichtige von ihnen aufzählen und inshallah lernen wir auch diese auswendig, um zu erkennen, was die Merkmale sind, was die Eigenschaften sind oder woran wir erkennen, dass wir einen schwachen Iman haben. Und dann fangen wir an, bi'idhnillahi ta'ala, mit dem ersten Symptom, an dem wir erkennen, dass unser Iman gesunken ist, dass unser Iman schwach ist. Das erste Symptom, liebe Geschwister, ist das Fallen in Sünden und das Begehen verbotener Taten. Das Fallen in Sünden und das Begehen verbotener Taten. Ja? Und die Sünden sind in zwei Arten geteilt. Erstens, eine Sünde, die beständig ist. Das heißt, jemand macht eine Sünde andauernd, ständig. Er verändert nicht, er fügt nicht etwas dazu. Er macht immer wieder ein und dieselbe Sünde. Und zweitens, er macht mehrere unterschiedliche Sünden. Und beides, liebe Geschwister, führt zum Verderben, wenn man nicht bereut und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt. Denn wenn ein Mensch viele Sünden begeht, wird diese Sünde zur Gewohnheit. Was wiederum dazu führt, dass diese Sünde als weniger schlimm erachtet wird. Ja? Und dass diese Sünde eventuell am Ende gar nicht mehr als Sünde gesehen wird. Dadurch erreicht er schrittweise einen Zustand, in welchem er die Sünde offen begeht und somit zu jenen gehört oder zu jenen wird, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith erwähnte. Er sagte, meiner gesamten Umma wird vergeben, außer denjenigen, die sündig offen begehen, die Sünden offen begehen. Ein Beispiel davon ist ein Mann, der etwas in der Nacht begeht, und wenn der Morgen kommt und Allah hat seine Sünde bedeckt, sagt er, oh so und so, ich habe gestern dies und jenes gemacht. Sein Herr hat seine Sünden die ganze Nacht lang verdeckt gehalten, aber er hat entblößt, was Allah verdeckt hat. Dieser Hadith ist in Bukhari. Inshallah, wenn ihr ab und zu jetzt nichts mehr hört, ist es weniger schlimm. Ich nehme das inshallah auf und wir werden das später online setzen. Taib, dieser Hadith ist in Bukhari, wie gesagt. Und dies ist das Beispiel jemanden, der geht in die Disco oder der geht zur Frau nachts, der trinkt nachts Alkohol, der geht nachts zocken, der geht nachts stehlen, der geht sonst irgendwelche Sünden tun in der Nacht. Und wenn es morgen wird und Allah subhanahu wa ta'ala hat seine Sünde verdeckt, geht er und erzählt es anderen. Er sagt, oh so und so, guck, gestern habe ich dies und das gemacht. So macht er seine Sünde selbst offenkundig. Und er gehört zu jenen, die ins Verderben fallen. Deswegen, falls jemand bemerkt, er fängt an mit Sünden, mit Sünden oder schlechtes Gerede oder schlechtes Benehmen zu den Eltern, Streit mit der Frau oder Mann oder Allah bewahre große Sünden, von denen man schnell wegkommt, dann soll er schnell zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgehen und lernen, wie man genau von dieser Sünde wegkommt und seinen Iman heilt. Das war das erste Symptom. Das erste Symptom war das Fallen in Sünden und das Begehen verbotener Taten. Das zweite Symptom, liebe Geschwister, Dies ist schlimmer als das erste und eventuell eine Folge daraus. Es ist das Fühlen, dass das Herz hart geworden ist. Das Fühlen, dass das Herz hart geworden ist. Und wer dieses fühlt, dass sein Herz hart ist, das ist schon sehr schlimm. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Baqarah, Vers 74, hierauf, nach all dem, verhärteten sich ihre Herzen, sodass sie wie Steine waren oder noch härter. Subhanallah. Nach all dem, was wir euch gegeben haben, nach all dem, womit wir euch geschmückt haben, mit all dem, was wir euch an Gaben geschenkt haben, ja, ihr wart trotzdem ungehorsam, ihr seid trotzdem in Sünde gefallen, haben sich eure Herzen verhärtet, sodass sie wie Steine waren oder noch härter als Steine. Subhanallah. Stell dir vor, dein Herz ist so hart wie ein Stein. Wie kannst du damit rumlaufen? Wie fühle ich denn überhaupt, dass mein Herz hart geworden ist, liebe Geschwister? Oder wie fühlt es sich an, dass ich nichts mehr fühle, sozusagen? Auf einer Seite kann man das erkennen, dass dein Herz wirklich hart geworden ist und schwer wie ein Stein. Und es belastet dich unruhig, dieses schwere Gefühl in der Brust. Ihr kennt das, liebe Geschwister. Also man fühlt, wenn das Herz hart ist, dann sagt man, ich habe etwas Schweres, ich fühle mich so schwer, meine Brust ist so schwer. Und das ist wirklich diese Hartherzigkeit, die einen treffen kann. Und die andere Sache ist, was leider, wenn alles nichts mehr hilft, die andere Sache ist, wenn dich jemand erinnert und jemand ermahnt dich, jemand ruft dich mit Koran, jemand ruft dich mit Gebet, jemand sagt dir gute Sachen und. Er kommt dir mit allen guten Sachen, aber es berührt dich nicht. Es interessiert dich nicht. Er liest die Verse vom Allmächtigen Allah subhanahu wa ta'ala und die Verse berühren dich nicht. Du hörst Koran, die interessieren dich nicht. Du hörst Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam und sie berühren dich nicht. Du hörst von Jannah und Jahannam und es interessiert dich nicht. Das ist Hartherzigkeit, liebe Geschwister. Das löst bei dir nichts aus. Du sagst, ja, das kenne ich schon alles. Ja? Und dies ist eine schlimme Sache. Und eine andere Sache, woran man das erkennt, ist, du fühlst dich nur dann glücklich oder in guter Laune, sagen wir, wenn du sündigst. Ja? Du fühlst dich nur dann glücklich, wenn du sündigst. Ansonsten, wenn du nicht sündigst, fühlst du dich leer und verloren. Und dies ist ein Zeichen der Hartherzigkeit, liebe Geschwister. Subhanallah, stell dir vor, du bist nur glücklich, wenn du sündigst. Du bist nur glücklich, wenn du Zina machst. Du bist nur glücklich, wenn du Zinsen nimmst. Du bist nur glücklich, wenn du jemanden tötest. Du bist nur glücklich, jegliche Sünde, die du machst. Aber wenn du diese Sünde nicht machst, bist du nicht glücklich. Das ist ein Zeichen sehr starker Hartherzigkeit. Dann ist dein Herz hart. Dann ist dein Herz hart, wenn Allahs Werte nicht mehr zu dir durchdringen. Wenn Allahs Werte und wenn Allahs Worte auch nicht mehr zu dir durchdringen. Dein Herz ist hart, wenn du an den Tod erinnert wirst und gar an einem Totenbestattung oder an einer Beerdigung teilnimmst und es löst bei dir nichts aus. Du siehst, wie jemand gewaschen wird. Du siehst, wie jemand begraben wird. Du siehst das Grab, wie man auf ihn den Sand schmeißt, die Erde schmeißt und es löst bei dir nichts aus. Liebe Geschwister, das Herz ist sehr, sehr wichtig. Meine lieben Geschwister, deswegen sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, im Körper gibt es einen Blutkumpen. Wenn er gesund ist, so ist der ganze Körper gesund. Und wenn er verdorben ist, so ist der ganze Körper verdorben. Und dann stellt er eine rhetorische Frage und sagt, ist es denn nicht das Herz? Sozusagen, ja, es ist das Herz. Und dieser Hadith ist in Bukhari und Muslim und auch zu finden in Arba'in al-Nawawi. Das Herz ist der König unseres Körpers. Unsere Organe, unseres Körpers, ist der König unseres Körpers und unsere Organe. Wenn es ihm gut geht, so befiehlt er dem Körper Gutes und uns geht es gut. Und wenn es ihm schlecht geht, so befiehlt der Körper, dem Körper Schlechtes und uns geht es schlecht. Deswegen suchen wir Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor einem harten Herzen und vor der Heilung davor, inshallah. Das dritte Symptom eines schwachen Imans ist, dass man die gottesdienstlichen Handlungen, also die Ibadah, nicht mehr korrekt verrichtet. Dass man die Ibadah nicht mehr korrekt verrichtet. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, du betest, aber du betest nicht konzentriert. Ja? Du bist nicht im Gebet. Du denkst an alles andere, außer das Gebet. Für dich das Gebet nur leere Übungen. Hoch, runter, links, rechts. Sonst ist das für dich nichts. Deine Gedanken, auch beim Koran lesen. Wenn du Koran liest, du liest es einfach, ohne darüber nachzudenken. Ja? Auch beim Bittgebet. Du machst ein Bittgebet, weil du daran gewohnt bist. Ja, zum Beispiel Azkar, Al-Masa, Al-Sabah, die Bittgebete morgens und abends. Du bist schon daran gewohnt, du sagst es einfach, ohne daran zu denken, was es bedeutet. Und diese Dua wird nicht akzeptiert. Der Prophet sagt, und Allah akzeptiert nicht das Bittgebet jenen, dessen Herz ihm gegenüber unachtsam ist. Und Allah akzeptiert nicht das Bittgebet jenen, dessen Herz ihm gegenüber unachtsam ist. Der Hadith ist in Tirmizi und Sheikh Albani hat ihn in Al-Sisla al-Sahiha als Sahih bezeichnet. Deswegen ist das ein Symptom des schwachen Glaubens. Wenn du merkst, dass deine Taten nicht aufrichtig für Allah sind und du während der Durchführung kein Khushu bemerkst, aber dafür viele andere Gedanken, dann heißt das, du musst dein Iman wieder aufdenken. Liebe Geschwister, das heißt nicht, dass ab und zu unsere Gedanken nicht abschweifen können. Ja, das passiert. Aber ich rede davon, dass unsere Gedanken im Gebet komplett woanders sind. Das heißt, wir beten 4 Rekka, 12 Rekka, 20 Rekka und wir haben nicht mal gemerkt, dass wir gebetet haben, weil wir uns mit anderen Sachen beschäftigt haben. Na, wir denken dann, oh, was mache ich morgen, was kaufe ich ein, was tue ich kochen, was schreibe ich morgen, wie geht es meine Prüfung, was mache ich meine Arbeit und diese Gedanken füllen das Gebet und dann sagst du Assalamu alaikum, alaikum salam und du merkst gar nicht, dass du gebetet hast. Möge Allah uns bewahren davon. Das vierte Symptom, liebe Geschwister, hängt mit dem dritten zusammen. Und zwar ist es Faulheit und Unachtsamkeit in Bezug auf das Verrichten der gottesdienstlichen Handlungen. Faulheit und Unachtsamkeit in Bezug auf das Verrichten der gottesdienstlichen Handlungen. Vorhin war, du betest, aber dein Gebet ist nicht vollständig. Du liest Koran, aber es ist nicht mit Khushu, du verstehst nicht, was du sagst. Du denkst nicht darüber nach. Das ist Faulheit und Unachtsamkeit. Das ist, wenn jemand zu faul ist, zum Gebet zu gehen, wenn er das Gebet nach hinten schiebt, wenn es ihm schwer fällt zum Beten, er hat eigentlich keine Lust und so. Und deswegen, und zu diesem Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, und wenn sie zum Gebet aufstehen, dann sind sie faul. Und wenn sie sich zum Gebet aufstehen oder hinstellen, dann, oder es fällt ihnen schwer oder sie sind faul, sich zum Gebet hinzustellen. Und das sind Eigenschaften auch des Heuchlers. Ja? Möge Allah uns bewahren davor. Und direkt nach dem Gebet erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala al-Dhikr. Er sagt, wobei sie Allah nur wenig gedenken. Und sie gedenken Allah nur wenig. Heißt es in der Ayah, in Surah 4, Vers 142 ist das. Und sie gedenken Allahs nur wenig. Direkt in derselben Ayah ist das. Das heißt, sie sind zu faul zum Aufstehen, zum Gebet. Und wenn die Dhikr machen sollen, machen sie das nur ganz wenig. Weil sie sind faul und unachtsam darüber. Dieses Symptom beinhaltet auch die Nachlässigkeit, das Beste aus unseren gottesdienstlichen Handlungen rauszuholen. Das Beste aus der Ibadah rauszuholen. Ja? Er zögert das Gebet hinaus, spendet nicht, wenn er dazu aufgerufen wird und fastet seine Schuldtage erst sehr spät nach. Er zeigt kein Interesse an Belohnung zu erhalten, vielmehr hat er keine Lust dazu. Ja? Dazu sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, Leute werden sich zurückhalten, in den ersten Reihen zu stehen, bis Allah sie ins Feuer wirft. Subhanallah. Leute werden sich zurückhalten, in den ersten Reihen zum Gebet zu stehen, bis Allah sie ins Feuer wirft. Warum? Denn die ersten Reihen sind die wichtigsten Reihen, jetzt für Männer. Die ersten Reihen im Gebet sind die wichtigsten Reihen. Das ist ein Zeichen dafür, dass man sich bemühen soll, dass man sich rennen soll, dass man wetteifern soll zu den guten Taten. Und der Prophet sagt dazu eben, Wer davor wegrennt, wer sich zurückhält, eine gute Tat zu machen, wer zurückhält, Hasanat zu bekommen, wer zurückhält, eine Belohnung zu bekommen, wer sich zurückhält, in die erste Reihe zu stehen, bis Allah sie ins Feuer wirft. Der Hadith ist in Abu Dawud und Sahih al-Targhib. Diese Person könnte schon so weit sein, dass sie keine Trauer oder Schuldgefühle mehr hatte, liebe Geschwister. Wenn sie ein Pflichtgebet verschläft oder ein Sunna-Gebet mal nicht betet, will sie eventuell das nicht mal nachholen oder unterlässt es sogar absichtlich. Das heißt, er verschläft das Fajr-Gebet und sagt, schon verschlafen, es ist sowieso vorbei, die Belohnung kriege ich nicht mehr, also bete das gar nicht, subhanallah. So siehst du, dass sie, wenn du Glück hast, siehst du solche Leute von Freitag zu Freitag und im schlimmsten Fall siehst du sie von Eid zu Eid. Sie sind das Gegenteil von jenen, liebe Geschwister, von denen Allah subhanahu wa ta'ala jene im Koran lobt und sagt, sie pflegten sich ja mit guten Dingen zu beeilen und in Begehren und Ehrfurcht ihn anzurufen und sie pflegten vor uns demütig zu sein. Sie sind das Gegenteil von dieser Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sie, die Leute, die sich bemüht haben, pflegten sich in guten Taten zu beeilen, sie beeilten sich, sie rannten zu guten Taten. Und sie begehrten es, Allah subhanahu wa ta'ala in Khushu, in Demut anzurufen. Und sie waren immer demütig vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ein anderes Beispiel für Faulheit ist das Vernachlässigen der Sunnah-Handlungen. Eventuell vollzieht er die Pflichtgebete, aber er lässt alle Sunnah-Handlungen. Es ist für ihn kein Begriff. Er betet sie nicht mal. Nicht mal die Sunnah-Handlungen vor den Pflichtgebeten, nach den Pflichtgebeten. Er lässt sie ganz weg. Wir können froh sein, wenn er überhaupt das Pflichtgebet betet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor diesen Symptomen bewahren. Tayyib, das fünfte Symptom eines schwachen Glaubens einer Person ist, dass er Enge und Bedrücktheit in der Brust spürt. Enge und Bedrücktheit in der Brust. Oder Gemütsschwankungen oder Depressionen hat. Gemütsschwankungen oder Depressionen hat. Das heißt, diese Person, regt man sich schnell über die kleinsten Dinge auf. Und man klagt ganz schnell und man ist sehr schnell nervös und aufgeregt. Man ärgert sich schnell über die Mitmenschen und hat überhaupt keine Toleranz. Alles muss so laufen, wie er will. Dabei sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Glaube ist Geduld und Toleranz. Der Glaube ist Geduld und Toleranz. Und er sallallahu alaihi wasallam beschrieb den Gläubigen als jemanden, der Freundschaften schließt, mit dem sich andere Leute wohlfühlen. Es ist nichts Gutes in jemanden, der keine Freundschaften schließt und mit dem sich andere nicht wohlfühlen. Der Hadith ist auch in As-Silsila As-Sahiha von Sheikh Albani. Ich wiederhole ihn. Jemanden, der Freundschaften schließt und mit dem sich andere Leute wohlfühlen. Es ist nichts Gutes in jemanden, der keine Freundschaften schließt und mit dem sich andere nicht wohlfühlen. Das sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sind Gläubige kontaktfreudig, gastfreundlich und beliebt bei den Menschen. Bei den Muslimen jetzt, aber auch bei den anderen Menschen, weil Allah subhanahu wa ta'ala gibt den Izza, gibt den Stolz und Würde. Also wisse, wenn du so ein komisches, gedrücktes Gefühl in der Brust verspürst, oder oft Depressionen hast, dann liegt das am schwachen Iman von dir. Wir kennen das alle, dieses bedrückte Gefühl, man kann nicht mehr atmen, alles wird einem zu viel, und ich kann nicht mehr. Das ist dieses bedrückte Gefühl in der Brust und man ist auch müde und es fühlt sich schwer an. Oder man hat ständig Depressionen, was leider sehr viel bei Frauen vorkommt. Dann liegt das am schwachen Iman. Dann liegt das am schwachen Iman, liebe Geschwister. Das sechste Symptom ist, dass der Koran und seine Verse nichts mehr auslösen. Das heißt, wenn jemand den Koran hört, dann löst er bei einem nichts mehr aus. Ja, diese ganzen Symptome sind auch alle miteinander verbunden, aber manche werden eben extra aufgezählt wegen ihrer Wichtigkeit, liebe Geschwister. Also weder die Warnung vor der Hölle. Noch die Belohnung des Paradieses bewegen ihn. Alles lässt ihn kalt. Es fällt ihm schwer, den Koran zu lesen. Und wenn er den Mushaf öffnet, wenn er den Koran das Buch aufmacht, will er ihn schnell wieder schließen. Er profitiert nicht von seinen Erzählungen. Er findet den Tawhid nicht im Buche Allahs. Und obwohl der Koran ein Wunder ist, was wirken muss, denn der Koran, das sind Allahs Worte, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie selbst ausgesprochen, subhanallah. Die müssen bei dir Wirkung haben, wenn du Iman hast. Es kann nicht sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas sagt und es dein Herz nicht einmal zittert. Deswegen ist diese Sache ein Symptom des schwachen Imans, liebe Geschwister. Siebtens, das siebte Symptom ist keine Wut empfinden, wenn die Grenzen Allahs überschritten werden. Keine Wut empfinden, wenn die Grenzen Allahs überschritten werden. Die Flamme seines Eifers für die Eifer der Taten ist erloschen in seinem Herzen. Er gebietet nicht das Gute und verbietet nicht das Schlechte. Ihn stört es nicht, wenn er andere sieht, die sündigen oder Allahs Grenzen überzeugen. Er wird nur sauer, wenn es um das Diesseits geht. Aber wenn es für die Sache von Allah subhanahu wa ta'ala geht, wird er nicht sauer, interessiert ihn nicht. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam beschrieb dieses Herz, das durch die Schwäche verwüstet worden ist, wie folgt. Das Herz ist einer Prüfung nach der anderen unterzogen. Und ein schwarzer Fleck wird auf jedem Herzen erscheinen, das betroffen ist, das Sünden macht, das Krankheit macht. Und dieser Fleck, weil also er sagt weiter, was sich ausbreiten wird, bis das Herz komplett schwarz und versiegelt ist. So dann wird es keine guten Taten erkennen oder irgendein Übel anprangern, außer was seinen Gelüsten behagt. Dieser Hadith ist Muslim. Ja, dieser Hadith ist ein Muslim. Das ist genau das, was wir gesagt haben. Er empfindet, ihn interessiert es nicht. Er gebietet nicht das Gute und er verbietet nicht das Schlechte. Wir wiederholen den Hadith zum Verständnis. Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das Herz ist einer Prüfung nach der anderen unterzogen. Und ein schwarzer Fleck wird auf jedem Herz erscheinen, das betroffen ist. Das heißt, wenn er sündigt, wenn er die Prüfung nicht besteht. Was sich ausbreiten wird, bis das komplette Herz schwarz und versiegelt ist. So dann wird es keine guten Taten erkennen oder irgendein Übel anprangern, außer was seinen eigenen Gelüsten behagt. Subhanallah. Er regt sich nicht auf, wenn irgendjemand über Allah subhanahu wa ta'ala schlecht redet. Ihm bedrückt es nicht, wenn der Gesandte Allahs beleidigt wird. Ihm berührt es nicht, wenn er Bid'a sieht. Die Liebe zum Guten, der Hass zum Schlechten ist von seinem Herzen verschwunden. All diese Dinge sind ihm gleichgültig. Er hört vom Schlechten und von Übel auf der Erde, in Syrien, in Ägypten, in Somalia. Und es bedrückt nicht, es bewirkt bei ihm nichts. Und er zeigt kein Interesse daran. In diesem Fall trägt er die gleiche Last an Sünden wie derjenige, der Zeuge von seinem eigenen Übel wird und dieses billigt. Also jemand, entschuldigt, liebe Schwester. Also jemand, der eine Sünde sieht und er spricht nicht gegen diese Sünde. Er spricht nicht gegen, oder er hat nicht mal etwas in seinem Herzen dagegen. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn Sünden auf der Erde begangen wird, wird derjenige, der Zeuge ihrer wird und sie hasst, und sie hasst mindestens mit dem Herzen dagegen, und sie hasst in einer anderen Überlieferung und sie anprangert, das heißt dagegen spricht, wird wie einer sein, der nichts von ihr wusste. Also du siehst Sünden, jemand macht Sünden, deine Geschwister, deine Brüder oder sonst irgendwo machen Sünden, mindestens du hast es mit deinem Herzen. Oder du sprichst dagegen, wenn du kannst. Und dann bist du wie jemand, der davon nichts wusste. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter, wer aber nicht Zeuge ist, du siehst diese Sünde nicht, live, aber billigst das, diese Sitzung erlaubt, wird wie einer sein, der Zeuge ihrer war. Subhanallah. Das heißt, du siehst nicht mal die Sünde, du hörst nur von ihr. Du hörst, der und der hat das und das getan. Oder du sagst, diese Sünde werden da und da getan. Es ist bekannt überall. Und du sagst, ja, ist mir egal, oder können die machen, was sie wollen, sonstige Sachen in dieser Richtung, so bist du wie jemand, der Zeuge ihrer war, ja, der das gesagt hat. Und wenn ein Zeuge einer schlechten Tat diese Tat billigt, wenn er diese Sünde billigt, trägt er genau dieselbe Sünde wie derjenige, der sie begeht. Subhanallah. Er trägt dieselbe Sünde wie derjenige, der sie begeht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Das achte Symptom, liebe Geschwister, das achte Merkmal von einem schwachen Iman ist die Liebe zum Ruhm und zur Prominenz. Und es gibt viele Arten davon. Er will Ansehen haben, er will gerühmt werden. Und es kann sein, dass er deswegen nur den Koran auswendig lernt. Oder er geht nur deswegen den Islam studieren. Was aber seltener zu finden ist, obwohl heutzutage weiß man das leider nicht mehr so genau. Und diese Person wünscht sich, ein Star zu sein. Er wünscht sich, im Mittelpunkt zu sein. Ja, wie ein Filmstar. Oder wie ein Musikstar. Oder was weiß ich was für ein Star. Er will eine Führungsrolle haben. Er will Anerkennung haben. Er will Verantwortung haben. Eine große Verantwortung. Ja? Aber dies ohne die ernste Verantwortung zu verstehen, die mit ihr zusammenhängt. Er möchte König, Präsident, Emir werden. Oder eventuell einfach nur der Führer seiner Gang, seiner Gruppe, seiner Leute. Ja? Er fürchtet sich nicht vor dieser großen Verantwortung. Er möchte Imam der Moschee werden, hat gerade ein bisschen was gelernt und sagt, ich will der Imam werden von der Moschee. Er fürchtet sich nicht vor dieser Verantwortung. Ja? Da will der Ruhm und Ansehen. Und dies ist sehr gefährlich, liebe Geschwister. Da es sehr leicht zu Schirk führen kann. Aber auf jeden Fall ist es ein Zeichen des schwachen Imans. Dies ist jedoch, wovor uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam warnte, als er sagte, ihr werdet sehr willig sein, Führer zu sein. Also ihr werdet Führer sein wollen. Aber ihr werdet es am Tag der Auferstehung bereuen. Denn obwohl es am Anfang leicht aussieht, wird es später eine Last. Und liebe Geschwister, dieser Hadith ist nur sinngemäß übersetzt. Wörtlich übersetzt. Und das können die Schwestern hier am besten verstehen, die Kinder haben. Wörtlich heißt das, das Stillen ist ein Luxus, aber die Entwöhnung ist ein Elend. Das Stillen ist ein Luxus, aber die Entwöhnung ist ein Elend. Das heißt, am Anfang ist es leicht, ist ein Luxus. Ja? Und später wird es aber zu einer Last, wenn du die Führung haben willst. Und dieser Hadith ist in Bukhari. Man sollte sich davor bewahren. Und ebenso sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr wünscht, kann ich euch über die Führung erzählen und darüber, was sie bringt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt jetzt, was ist mit der Führung? Ja, Allah, ja Gesandte Allah, was ist mit der Führung? Erstens ist sie eine Schande. Erstens, die Führungsrolle, die du so bei anstrebst, ja, die Führungsposition, die du so sehr willst. Erstens ist sie eine Schande. Zweitens eine Reue und drittens eine Bestrafung am Tag der Auferstehung. Subhanallah. Subhanallah. Erstens ist sie eine Schande. Zweitens eine Reue. Drittens eine Bestrafung am Tag der Auferstehung. Dann sagt er aber, außer für jemanden, der gerecht ist. Außer für jemanden, der gerecht ist. Und dieser Hadith ist in Tabarani Al-Kabir und Sahih Al-Jami zu finden. Aber Achtung, liebe Geschwister, das beinhaltet nicht die Verantwortung. Ja? Denn wenn es eine Verantwortung zu tragen gibt, dann sollte sie derjenige tragen, der die Kraft dazu hat. Es kann sogar eine Pflicht für ihn sein. Aber heutzutage ist die Scheu vor der Verantwortung eine Krankheit geworden. Keiner will mehr irgendetwas machen. Jeder rennt vor der Verantwortung weg. Und dies zeigt ebenso die Schwäche des Imans und die Schwäche der Gemeinschaft oder die Schwäche der Liebe zu seiner Gemeinschaft im Islam. Also wenn es der Fall ist, dass ein Mann Pflichten und Verantwortung erfüllen will, dort wo es keinen besseren gibt für den Job als ihn, mit der Absicht, sein Bestes zu geben, aufrichtig und gerecht zu sein, wie zum Beispiel Yusuf a.s., als er sagte, mach mich zum Verantwortlichen über Schätze, über die Schätze, dann ist das in Ordnung und sogar erwünscht, liebe Geschwister. Aber ansonsten sollte man sich fürchten. Aber leider, und leider ist das der meiste Fall, dass die Leute sich in eine Führungsposition setzen wollen, die sie nicht tragen können. Ebenso gehört es dazu, es zu lieben, am Kopf einer Versammlung zu sitzen oder die Diskussion an sich zu reißen, dafür zu sorgen, dass die anderen den eigenen Worten zuhören und die Macht zu haben. Wobei der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sinngemäß, hütet euch vor den Köpfen der Versammlung. Hütet euch vor den Köpfen, also seid vorsichtig, seid nicht diejenigen, die die Versammlung führen, reißt nicht die ganze Leitung an euch, prallt nicht damit. Ebenso, dass man es liebt, ebenso gehört zu dieser Kategorie, dass man es liebt, die Leute für einen aufstehen, dass die Leute für einen aufstehen, wenn man den Raum betritt. Ja? Du kommst in einen Raum, du eventuell, du bist beliebt, du bist bekannt, ja. Und wenn sie nicht aufstehen, dann bist du traurig. Und du willst, dass alle Leute für dich aufstehen. Aus Respekt. Ja? Und diese Sache ist gefährlich. Der Prophet Sassam sagte, wer sich glücklich fühlt, wenn die Diener Allahs für ihn aufstehen, lasse ihn seinen Platz im Höllenfeuer einnehmen. Subhanallah. Wer sich glücklich fühlt, wenn die Diener Allahs für ihn aufstehen, lasse ihn seinen Platz im Höllenfeuer einnehmen. La ilaha illallah. La ilaha, was ist das für ein Hadith? Eine andere Überlieferung von Muawiyah, als er rausging, um Ibn Zubayr und Ibn Amr zu sehen, stand Ibn Amr auf, während Ibn Zubayr sitzen blieb. Da sagte Muawiyah zu Ibn Amr, setz dich hin, denn ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, wer es mag, dass die Menschen für ihn aufstehen, lasse ihn seinen Platz im Höllenfeuer einnehmen. Subhanallah. Der Hadith ist in Abu Dawud, Adab al-Mufrad und Silsila al-Sahiha. So eine Person wird sauer und wütend, wenn die Sunna befolgt wird und sie mit rechts beginnen, mit dem Salam zum Beispiel und nicht bei ihm. Ja, du kommst in eine Reihe, in eine Gruppe und der Superstar steht in der Mitte, aber du fängst natürlich rechts an Salam Aleikum zu sagen. Und diese Person, weil du das rechts anfängst, sie hasst es und sie wird sauer darüber, dass du die Sunna anfängst und nicht bei ihm zuerst Salam Aleikum sagst. Subhanallah. So eine Person, wenn sie eine Versammlung betrifft und sie nicht glücklich wird sie nicht glücklich, bis jemand sich erhebt, um ihren Platz zu geben. Das heißt, es ist eine Versammlung, ein Vortrag, sonst irgendwas, und einer hat einen guten Platz. Und dann kommt dieser Möchtegern-Superstar sozusagen rein, und er wird erst glücklich, wenn eine Person aus der ersten Reihe aufsteht und für ihn den Platz frei macht. Obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, kein Mann sollte einem anderen dazu veranlassen, von seinem Platz aufzustehen, so dass er sich dort hinsetzen kann. Kein Mann sollte einen anderen dazu veranlassen, von ihrem Platz aufzustehen, so dass er sich dort hinsetzen kann. Und der Hadith ist im Bukhari. Natürlich Ausnahme ist, wenn du schon davor gesessen bist. Ja, du saßt schon in der Moschee, hast schon deinen Platz gehabt, also bist du kurz auf Toilette gegangen, wo du machen, zurückkommen, und dann sitzt jemand. Dann kannst du sagen, kannst du bitte aufstehen? Ich saß da schon, das ist dein Recht. Aber nicht, du kommst da rein und du willst unbedingt da sitzen, wo die andere Person sitzt. Tayyib. Das neunte Symptom ist Geiz und Gier oder Knausrigkeit, was man sagt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Geiz und der Glaube existieren niemals zusammen im Herzen des Gläubigen. Der Geiz und der Glaube existieren niemals zusammen im Herzen des Gläubigen. Der Hadith ist in An-Nasa'i zu finden. Ein Mu'min kann also nicht geizig sein, und wenn er geizig ist, dann kann er nicht Mu'min sein oder sein Iman ist sehr, sehr schwach. Also wenn du anfängst mit deinen Sachen, mit deinem Vermögen zu geizen, dann wisst ihr, dein Iman ist sehr schwach. Denn der Mu'min liebt es, seine Sachen zu teilen oder ganz oder gar sein einziges Stück wegzugeben. Er liebt es, das, was er liebt, weiterzugeben. Nicht die Sachen spendet, die er nicht mag, sondern er spendet die Sachen, die er am meisten liebt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ihr werdet erst Frömmigkeit erreichen, wenn ihr von dem spendet, was euch lieb ist. Und nicht diese ganzen Sachen, die wir nicht mehr wollen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch über die Ansar und Muhajirin, sagt er Surah 59, Vers 9, sagt er, und sie, die Ansar, ziehen die Muhajirin, sich selbst vor, auch wenn sie sich selbst in Mangel oder Dürftigkeit erleiden, auch wenn sie selbst Mangel oder Dürftigkeit erleiden. Und wer vor seiner eigenen Habsucht bewahrt ist, jene gehört zu den Erfolgreichen. Subhanallah. Und liebe Geschwister, wir kennen alle diesen Hadith, wo ein Sahabi mit nichts ankam, bei den Muhajirun, den Auswanderer, zu den Ansar kam, zu denjenigen, die sie empfangen haben, zu ihnen kam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann die Leute zusammengeführt, die Muhajirin und die Ansar. Und der eine hat dann hat ihn genommen und hat gesagt, komm, ich habe zwei Häuser, such dir eins aus und es gehört dir. Er hat nicht gesagt, ich gebe dir das dir. Er hat gesagt, such dir eins aus und du kannst sie haben. Und er hat gesagt, ich habe zwei Frauen, ich guck dir beide an, nimm dir welche du gefällst, ich scheide sie, damit du sie heiraten kannst. Ja? Ich hab Geld, ich gebe dir die Hälfte meines Vermögens. So waren die Sahaba und so sollten wir auch sein. Und eine andere Geschichte, liebe Geschwister, ist, ich habe seinen Namen vergessen, aber als ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, er war ein Nachzügler, ja, von den Letzten, die eingetroffen sind. Und dann kam er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Prophet sallallahu alaihi wasallam stand auf und hat gesagt, wer kann ihm Essen und Trinken geben, wer kann ihm einen Platz geben, zu ihm übernachten, er hat nichts. So stand einer der Sahabe auf und sagte, ich, ja Rasulullah. Ja? Er sagte, ich mach das, ja Rasulullah. Und dann nahm er diesen Mann und schickte aber einen Jungen voraus und sagte, er ging selber ins Haus zuerst rein und sagte, oh meine liebe Frau, wir haben heute einen Gast von Allah, ja, gib ihm das Beste, was du hast. Und sie sagte, bei Allah, ich habe nichts außer das Essen für die Kinder. Sie sagte, bei Allah, ich habe nichts außer das Essen für die Kinder. Sie sagte, okay, gut. Wenn er zu uns kommt und es war Abend, dann machst du Essen und dann gehst du und drehst und machst du die Lampe aus. Ja? Und dann bringst du uns das Essen. Bringst du uns dir einen Teller, mir einen Teller und ihm einen Teller. Und ihm machst du das ganze Essen rein. Und die Kinder bringst du schon, bevor sie essen wollen, ins Bett. Und dann macht diese Frau das. Die kommen zum Essen. Sie macht das Licht, bringt die Kinder schon ins Bett. Macht dunkel aus. Er macht das Licht aus, es wird dunkel. Und sie geben ihm das Essen. Und beide haben nicht gegessen. Und die Kinder haben auch nichts gegessen, subhanallah. Und der Mann hat sich gut gegessen, hat seinen Bauch gefüllt und ist schlafen gegangen. Und alhamdulillah, am nächsten Morgen sind sie aufgestanden und zum Gesandten Allahs gegangen. Und als sie beim Gesandten Allahs eintrafen, ja, sagte der Gesandte Allahs, was hast du getan, o so und so? Was hast du getan, o so und so? Sagte, ja Rasulullah, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich habe nichts getan. Ja, der fühlte sich gleich, was habe ich getan, ja Rasulullah? Ich habe nichts getan. Der hat gesagt, Allah hat gesehen, was ihr getan habt. Und Allah hat euch belohnt mit dem Paradies. Subhanallah. So waren die Sahaba. Ja? So waren die Sahaba. Doch heute geizen wir wo wir nur können. Wir wollen nicht spenden, wir wollen nicht unser Essen teilen. Wir können nicht mal unseren Lieblingsstift unserem Bruder, unserer Schwester geben, damit sie kurz mal was aufschreiben. Wir sind geizig geworden. Dabei warnt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam und er sagte, hütet euch vor dem Geiz, denn diejenigen, die vor euch kamen, wurden aufgrund von ihrem Geiz vernichtet. Und er befahl ihnen nicht geizig zu sein. Der Geiz befahl ihnen sozusagen geizig zu sein, so waren sie geizig. Also das bedeutet, ihre Gelüste haben befohlen, geizig zu sein, und sie waren geizig. Und er befahl ihnen die Familienbande, also der Geiz befahl ihnen die Familienbande zu zerschneiden, so zerschnitten sie die Familienbande. Und er befahl ihnen unmoralisch zu sein, das heißt Zina zu machen und Alkohol zu trinken und sowas, so waren sie unmoralisch. So schlimm kann der Geiz sein. Und dieser Hadith ist in Abu Dawud und Sahih al-Jami. Ja. Und liebe Geschwister, natürlich, wir sollen auch sparen. Ja? Aber sparen bedeutet nicht geizig sein. Ja? So kann eine Person, einer geizigen Person, denen, deren Glaube dadurch schwach ist, sehr schwer etwas für die Sache Allahs geben. Egal wie ernst die Angelegenheit ist, egal wie schwer die Angelegenheit ist, wenn er einen schwachen Iman durch den Geiz hat, so wird er eventuell niemals für Allah subhanahu wa ta'ala spenden. Und keiner beschreibt den Geiz und seine Folgen besser als der Erhabene subhanahu wa ta'ala selbst. Er sagt in Surah 47, Vers 38, ihr da seid es doch, die ihr aufgerufen werdet, auf dem Wege Allahs auszugeben. Jedoch gibt es unter euch welche, die geizen. Wer aber geizt, der geizt nur gegen sich selbst. Allah ist unbedürftig, ihr aber seid die Bedürftigen. Wenn ihr euch abkehrt, wird er euch dadurch durch ein anderes Volk ersetzen. Und sie werden dann nicht gleich so wie ihr sein. Und sie werden nicht so gleich ihr sein. Das heißt, ihr werdet nicht geizig sein wie ihr. Deswegen hütet euch vor Geiz und hütet euch vor Gier und Knausrigkeit, bevor es euch einnimmt. Ja? Und spendet von euren Lieblingssachen. Ja? Und wenn du diesen Geiz spürst, wenn du diese Gier spürst, so ist wisse, dass es ein Zeichen des schwachen Imans ist. Das 10. Symptom für heute ist das Nicht-Praktizieren, was man sagt. Das Nicht-Praktizieren, was man predigt oder was man sagt. Und dies ist nicht nur eine Schwäche im Iman, sondern auch eine Schwäche in der Aqida. Und es zeigt ebenfalls Charakterschwäche. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, O die ihr glaubt. Er sagt nicht, O ihr Heuchler, O ihr Kafir, O ihr Ungläubigen. Er sagt, O die ihr glaubt. Warum sagt ihr etwas, was ihr nicht tut? Warum sagt ihr etwas, was ihr nicht tut? Welch ein schwerwiegender Abscheu erzeugt dies bei Allah? Subhanallah, Allah verabscheut es, wenn du etwas sagst und es nicht tust. Dass ihr etwas sagt, was ihr nicht tut. Surah 61, Vers 2 bis 3. O die ihr glaubt. Warum sagt ihr etwas, was ihr nicht tut? Welch schwerwiegenden Abscheu erzeugt dies bei Allah? Das ist etwas, dass ihr etwas sagt, was ihr nicht tut. Zweifellos ist dies eine Art der Heuchelei. Eine Person, deren Taten nicht mit ihren Aussagen übereinstimmen, ist für Allah subhanahu wa ta'ala tadenswert. Außerdem wird diese Person doch irgendwann nicht mehr ernst genommen. Sie sagt etwas, aber sie tut es nicht. Das heißt, sie lügt. Und diese Person wird irgendwann von der Gemeinschaft auch nicht mehr ernst genommen. Und es gibt genug Beispiele dazu. Und wir sollten uns und unsere Kinder davor bewahren. Und das 11. und letzte Symptom für heute, liebe Geschwister, ist Schadenfreude. Ein Symptom des schwachen Imans. Ein Symptom, ein Merkmal, ein Zeichen des schwachen Imans ist Schadenfreude. Wenn du dich daran belustigst oder erfreust, wenn deine Geschwister im Islam scheitern oder sie Verluste erleiden, oder sie Katastrophen erleiden oder sie oder ihnen Segnungen weggenommen werden und so weiter. Wenn zum Beispiel ein Hafiz den Koran vergisst, dann freust du dich, dann kann nicht mehr, sagst du, der kann das nicht mehr. Oder jemand, der sein Geld verliert und nicht mehr spenden kann, dann freust du dich, du bist schadenfroh. Oder Gott bewahre, du siehst jemanden, verletzt sich, jemand stirbt oder so. Und du bist schadenfroh, subhanallah. Möge Allah uns bewahren für diese Sache. Wie kann man so etwas überhaupt tun, anstatt man Dua für diese Person macht, oder sich freut für die Person, dass sie etwas Gutes bekommt, oder dass man das selbst auch bekommt, ist man schadenfroh. Subhanallah, der Prophet Sassam sagte, die Besten von euch sind die, die sich am besten benehmen. Die Besten von euch sind diejenigen, die sich am besten benehmen. Der Hadith in Bukhari und Muslim. Und der Prophet Sassam sagte auch, keiner von euch ist gläubig, bis er das liebt für seinen Bruder, was er für sich selbst liebt. Also wie kann er für seinen Bruder das lieben, was er für sich selbst liebt, wenn er schadenfroh ist, wenn ihm das genommen wird, was der Bruder liebt. Subhanallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman heilen lassen. Das waren jetzt 11 Symptome, die wir genannt haben. Ich wiederhole kurz ihre Titel und dann war es das für heute. Und wenn ihr Fragen habt, können wir inshallah das machen. Das erste Symptom war, in Sünden fallen und verbotene Taten begehen. Zweitens, fühlen, dass das Herz hart und rauer geworden ist. Drittens, die Ibadah nicht korrekt verrichten. Viertens, Faulheit und Unachtsamkeit oder beziehungsweise Nachlässigkeit in Bezug auf das Verrichten der Ibadah. Fünftens, Enge in der Brust und Depressionen. Sechstens, der Koran löst in einem nichts aus. Siebtens, keine Wut wird empfunden bei der Übertretung Allahs Gesetze. Achtens, Liebe zu Ruhm und Prominenz. Neuntens, Geiz und Knausrigkeit. Zehntens, das Nicht-Praktizieren, was man sagt. Und elftens, Schadenfreude. Das waren jetzt 11 Symptome. Wir haben, glaube ich, inshallah insgesamt 20 Symptome. 20 Symptome, das ist schon ganz viel. Aber 20 Symptome, danach werden wir die Gründe machen und danach die Heilung von diesen Sachen, wie wir da rauskommen. Das war's für heute. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wenn es Fragen